Geschichte vom Pferd Ma. Das Pferd Ma wurde in der Mongolei geboren, nördlich von China, wo es die größten Pferdeweiden der Welt gibt. Ein Meer aus Gras, soweit das Auge reicht. Ma's Mutter Ma Ma war überglücklich, eine so wunderschöne junge Stute als Tochter zu haben. Und das zeigte sie ja auch. Pferde sprechen zwar nicht so viel miteinander, zumindest nicht in einer für uns vielleicht verständlichen Sprache, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht miteinander reden. Ma's Mutter wich in den ersten Wochen nicht von ihrer Seite, streichelte sie mit ihrer Nase, ihren Lippen, ihren Ohren und ihrem Schweif, drückte sie sanft an ihre Flanke. Das alles bedeutete ein und dasselbe. Würden wir es in unsere Worte übersetzen, wäre es wohl so etwas wie: Ich hab dich ganz, ganz, ganz lieb. Ma verstand das, ohne dass sie es erst lernen musste. Es war für sie ganz deutlich. Auch die anderen Pferde mochte Ma gerne, obwohl das nicht alle so zärtlich zum Ausdruck brachten, wie ihre Mutter es tat. Doch Ma verstand, dass sie eine Freundin war, wenn die anderen jungen Stuten aufgeregt irgendwo hinrennen wollten und trotzdem auf die noch ganz junge und etwas langsamere Ma warteten, damit sie gemeinsam hinlaufen konnten. Oder wenn sie ihr zeigten, wo besonders saftiges Gras stand und sie dann zuerst davon essen ließen. Ma musste nur hinschauen, um zu verstehen, dass das zweitjüngste Fohlen in ihrer Gruppe nicht ganz so freundlich zu Ma war, weil nun Ma die jüngste Stute war und die jüngste Stute eben etwas mehr Aufmerksamkeit bekam als die nur noch zweitjüngste. Ma musste nur hinschauen, um zu verstehen, und wenn sie mal gerade nicht hinschaute und auch kein anderes Pferd in der Nähe war, um sie anzustupsen, haben Pferde ja immer noch das Wiehern, was aber eigentlich ganz anders ist als unser Sprechen. So kann es zum Beispiel so etwas bedeuten wie: Ich freue mich so. Das war das erste Wiehern, das Ma von ihrer Mutter gehört hatte, als Ma zum ersten Mal auf ihren noch etwas zittrigen Beinchen gestanden hatte. Aber es konnte auch noch viele andere Bedeutungen haben, welche immer ganz von der Situation abhingen, in der gewiehert wurde. Wenn die jungen Hengste vorbeistolzierten und wieherten, meinten sie damit: Schaut mal alle her! Oder wenn ihre Mutter nach einem langen Tag auf die Weide zurückkam und wieherte, wollte sie damit so etwas sagen wie: Puh, ich bin ganz schön geschafft und froh, wieder bei dir zu sein. Ma's Freundinnen wieherten andauernd und meistens bedeutete es: Komm schnell und guck, was ich gefunden habe. In dunklen Nächten, wenn es ganz windig und unheimlich war, hatte Ma gewiehert und damit ausdrücken wollen, dass sie ein bisschen Angst hat. Ihre beste Freundin hatte zurückgewiehert, ich auch. Und dann hatte ihre Mutter gewiehert und sich ganz nah an sie rangekuschelt. Das hatte bedeutet: Mach dir keine Sorgen, ich bin ja bei dir. Ma musste einfach nur hinschauen, um zu verstehen, wie das Wiehern nun gerade gemeint war. Jeder andere konnte das auch, so dachte Ma zumindest am Anfang. Aber dann gab es immer noch dieses Wiehern, das bedeutete: Aufgepasst, Menschen. Immer wenn die Leute aus dem nahen Dorf kamen, hörte Ma dieses Wiehern. Sie merkte sofort, dass alle etwas nervös und ängstlich waren und die fremden Männer genau beobachteten. Ma verstand nicht, dass die anderen Pferde so aufgeregt waren wegen dieser kleinen Zweibeiner. Der einzige kleine Mensch, den Ma bisher aus nächster Nähe hatte sehen können, war noch kleiner als die anderen, und er brachte Ma immer die tollsten Leckereien mit. Dinge, die so süß und lecker waren, dass Ma jedes Mal vor Freude wieherte, wenn sie ihn sah. Er bewegte sich immer ganz langsam und vorsichtig, sagte beruhigende Worte, die Ma zwar nicht verstand, aber gern hörte, und dann hielt er ihr diese leckeren, bunten Happen vor die Nase. Sie konnte so etwas nirgendwo auf den Weiden finden, und sie hatte sehr viel Zeit damit verbracht, danach zu suchen. Wieso sollte sie also nervös werden, wenn Menschen zur Weide kamen? Selbst wenn die Männer, wie in diesem Moment, direkt auf Ma zuliefen und dabei mit Seilen herumfuchtelten. Ma dachte noch, sie wollten ihr die Seile zum Essen anbieten, aber dann wickelten sie ihr einen Strick um den Hals und um den Kopf. Ma empfand das noch immer nicht als Grund zur Sorge, nur als sie anfingen daran zu ziehen und sie wegzuführen, wurde ihr ein wenig mulmig. Sie konnte doch nicht einfach weg, ohne ihre Mutter und ohne ihre Freundin. Also wieherte Ma und meinte damit, jetzt wartet doch mal, ihr komischen Zweibeiner. Aber die drehten sich nicht einmal um. Wie konnten sie verstehen, was Ma meinte, wenn sie nicht hinsahen? Wie konnten sie verstehen, was sie fühlte, wenn sie Ma nicht anfassten, sondern nur unverständliches Zeug schwatzend an den Stricken zerrten? Ma wollte nicht unhöflich sein zu den Leuten, die irgendwo süße Leckereien versteckt hatten, also ging sie mit. Im Dorf unter lauter Menschen bekam Ma dann wirklich etwas Angst. Sie war doch noch nie von den anderen Pferden getrennt gewesen. Dann sah sie den einen kleinen Mann, der ihr immer Essen gebracht hatte. Der verstand sie doch, vielleicht konnte er helfen, diesen großen Männern zu erklären, dass sie zurück zu ihrer Mutter wollte. Also wieherte sie ihn an. Kannst du mir helfen? Und tatsächlich, er sah sie an und schien sie verstanden zu haben, denn er ging auf die Männer am anderen Ende des Stricks zu und sagte etwas, das Ma natürlich nicht verstand. Dann nahm er ihnen den Strick ab, ging langsam auf Ma zu, streichelte ihren Hals und flüsterte wieder diese beruhigenden Worte. Ma war wirklich sofort beruhigt, allein weil sie jemand verstand. So ganz richtig schien er sie zwar nicht verstanden zu haben, denn auch er ging nicht zurück zur Weide, sondern weiter ins Dorf, auf einen Platz, wo ihr endlich etwas Leckeres zu essen gab. Ma wusste nicht, was es war, aber es war süß und knackig und saftig. Solange er dann noch seinen Kopf gegen ihren Hals drückte und ihr damit zu verstehen gab, mach dir keine Sorgen, ich bin ja für dich da, solange war Ma beruhigt. Die anderen Männer kamen noch mehrmals zu dem Platz und brachten einige von Mas Freundinnen und auch ein paar von den stolzen jungen Hengsten. Irgendwann kam ein anderer, bunt gekleideter Mann, gab den Männern mit den Stricken etwas Glänzendes, was diesen große Freude bereitete. Das war für Ma sehr offensichtlich. Dann band der neue Mann die Stricke aller Pferde, auch Mas, aneinander, setzte sich auf den Rücken des einzigen erwachsenen Pferdes und führte sie alle langsam weg vom Dorf. Sie kamen vorbei an der Weide, auf der sie groß geworden waren. Ma sah ihre Mutter und wurde sofort wieder ganz aufgeregt, aber die blieb ganz ruhig und wieherte nur ein fröhliches »Hab dich ganz, ganz, ganz lieb«. Das beruhigte Ma und sie lief langsam mit den anderen weiter. Sie sah sich noch ein paar Mal um. Ihre Mutter blieb am Ende der Weide stehen und sah ihr ganz ruhig und mit hoch erhobenem Kopf nach. Das beruhigte Ma noch mehr und als sie irgendwann die Weide nicht mehr sehen konnte, wieherte sie leise und meinte damit, »Hab dich auch ganz, ganz, ganz lieb, Mama.« In den folgenden Tagen lernten Ma und die anderen jungen Pferde viel Neues über die Welt jenseits der Weide. Sie hatten noch nie Berge gesehen und nun liefen sie schon seit Tagen darauf zu. Diese Berge schienen immer noch größer zu werden, je näher sie kamen. Sie hatte auch noch nie einen Wald gesehen oder einen Fluss und natürlich sorgte das alles für Unruhe. Zum Glück war der erwachsene Hengst dabei. Der konnte ihnen mit seiner gelassenen Ruhe die Angst vor dem von essbarem Gras völlig freien Wald oder den dunklen Bergen am Horizont nehmen. Oder er konnte mit einem Wiehern dafür sorgen, dass beim Durchqueren eines Flusses auch wirklich alle vorsichtig waren. Und alle Pferde konnten sehen, wie stolz der Alte war, die jungen Pferde auf ihrer Entdeckungsreise anzuführen. Es konnten aber auch alle Pferde sehen, dass auch der Alte nicht wusste, weshalb der Zweibeiner auf seinem Rücken ihn nicht verstand, und wenn dieser Mensch dann mal genau hinsah und verstand, was das Pferd gerade dachte, fühlte oder wollte, dann kümmerte es ihn meist ziemlich wenig. Statt dann zu warten oder vorzugehen, schlug dieser Mann mit einer Peitsche nach dem Pferd. Ma konnte sehen, wie weh das tat, denn das Pferd zuckte zusammen, wieherte und beeilte sich zu machen, was der Mensch wollte. Genauer wollte Ma gar nicht wissen, wie sich so eine Peitsche anfühlte und bemühte sich deshalb noch genauer hinzuschauen, was der Mann wohl wollen könnte, wenn er mit der Peitsche in ihre Richtung ging und beeilte sich dann zu tun, was er wollte, bevor er zuschlug. Ma dachte oft an den einen kleinen Mann, der sich immer größte Mühe gegeben hatte, sie zu verstehen und sie mit Leckereien gefüttert hatte. Irgendwann waren sie an einem Dorf angekommen und hatten schon am ersten Tag wieder lauter Menschen getroffen, die einfach nicht verstehen konnten, was die Pferde wieherten, dachten, fühlten. Weil sie eben alle nicht genau hinsahen, sondern viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren. Am zweiten und dritten Tag waren Männer gekommen und hatten mehrere von Mars Freundinnen mitgenommen. Als die deshalb nervös geworden waren, hatten sie sie geschlagen. Ma verstand das alles nicht und war am dritten Tag auch sehr aufgeregt. Ein kleiner, dicker Mann war gekommen und hatte ihr einfach das Maul aufgerissen und sich dann ihre Hufe zeigen lassen. Dabei hatte er die ganze Zeit mit einer kleinen Peitsche herumgespielt. Ma versuchte diesem Mann klarzumachen, dass er ihr damit Angst machte, aber er schaute ihr ja nicht mal in die Augen. Wie konnte er da etwas verstehen? Irgendwann waren die Worte zwischen den Männern immer lauter geworden, und auch wenn Ma nicht verstand, was die Männer mit ihren komplizierten Lauten sagen wollten, verstand sie doch, dass sie sehr aufgeregt und wütend waren. Ma war froh, als der kleine, dicke Mann mit seiner Peitsche und der ganzen Wut weggegangen war. Am gleichen Nachmittag kam ein alter Mann zu dem Platz, auf dem sie lagerten, und sah sich um. Ma bemerkte sofort, dass er nicht einfach nur kurz guckte, sondern sie wirklich ansah, ihr in die Augen blickte und ihr begegnete wie einem anderen Lebewesen und nicht wie einem toten Stein. Ma hatte in den vergangenen Tagen genau hingesehen und verstanden, dass die Männer herkamen, um einzelne Pferde mitzunehmen. Wenn sich das also nicht verhindern ließ, wollte Ma unbedingt mit einem Mann gehen, der sie verstand. Bei diesem alten Mann hatte Ma ein gutes Gefühl. Als er schließlich auf sie zuging, so langsam und vorsichtig, wie der kleine Mann auf der Weide es immer getan hatte, da wusste Ma, dass er der Richtige war. Sie blieb ganz ruhig, denn sie wusste ja vom Hinsehen, dass Zweibeiner genauso viel oder wenig Angst vor Pferden haben wie umgekehrt. Als er ihr ins Maul schauen wollte, legte er ihr erst sanft die Hand auf die Nase. So wusste Ma schon, was er wollte, und machte ihr Maul ganz weit auf. Der alte Mann hatte sofort gemerkt, dass Ma genau aufpasste, was er wollte, und dann mitspielte. Sie hob die Hufe, wenn er ihr sanft die Hand auf das Bein legte, und drückte ihren Kopf an seine Brust, wenn er sie streicheln wollte. Der alte Mann war sehr zufrieden mit ihrem Entgegenkommen, und die Tatsache, dass der alte Mann mit ihr zufrieden war, machte Ma zufrieden. Wieder folgte ein Gespräch aus den komplizierten Lauten der Menschen, die Ma nicht verstand, aber diesmal war es kürzer. Nun war auch der Mann, der sie hergebracht hatte, sichtlich zufrieden. Es folgte das Klimpern des glänzenden Zeugs, das Ma in den vergangenen 3 Tagen immer gehört hatte, bevor ein Pferd mitgenommen worden war. Und sie hatte schon richtig verstanden. Der alte Mann nahm sie mit und Ma wieherte vor Freude. Der Mann war sichtlich stolz, das konnte Ma sehen, als er sie auf dem Weg nach Hause den anderen Menschen zeigte. Er nahm sie mit auf den Hof, wo schon eine Frau mit einem kleinen Kindermenschen auf ihn wartete. Sie hatte zuerst ein wenig Angst vor Ma, was die sofort verstand, denn sie konnte ja sehen, dass sie sich um ihr Kind sorgte. Ma war klar, dass die Frau ja nicht wissen konnte, wie sanftmütig das große Pferd, das da vor ihr stand, war. Ma kannte ja selbst einige junge Hengste, in deren Nähe sogar sie Angst um den Kleinen gehabt hätte. Also blieb Ma ganz ruhig und versuchte durch ihre ganze Haltung, ihr ruhiges Atmen, ihre langen Blicke, die Stellung ihrer Ohren und des Schweifes zu erklären, dass sie es gut meinte und niemanden verletzen wollte. Die Frau schien zu verstehen, denn Ma konnte sehen, wie sie sich langsam entspannte und beruhigte und ihr schließlich direkt in die Augen sah. Ma zwinkerte 2-mal mit ihren Augenlidern und die Frau lächelte und zwinkerte zurück. Ma konnte ihr Glück gar nicht fassen. Sie hatte Menschen gefunden, die sie verstanden. Sie hatten sogar ein eigenes Haus extra für Ma. Es war so nah, dass sie notfalls Ma's Wiehern hören konnten, aber doch so weit weg, dass Ma nachts nicht das Schnarchen der Menschen hören musste. Und es wurde noch besser. Am Abend kam die Frau und brachte genau die knackigen, saftigen und süßen Dinge, die Ma schon kannte, von denen sie aber immer noch nicht wusste, wie die Menschen sie machten. Ma dachte froh an den kleinen Mann, der sie immer verstanden und gefüttert hatte. Und sie dachte an ihre Mutter und wieherte leise, was bedeutete Hab dich ganz, ganz, ganz lieb, Mama. Dann schlief sie ein. Am nächsten Morgen war der alte Mann mit Ma zum ersten Mal auf das Feld gegangen. Er war immer noch ganz verständnisvoll und vorsichtig und redete die ganze Zeit mit seinen komischen, unverständlichen Worten beruhigend auf Ma ein. Vor allem machte er immer wieder ein Geräusch, das klang wie Sche-Sche. Ma wusste zwar nicht, was es bedeutete, aber sie konnte sehen, dass er ihr besonders viel Aufmerksamkeit schenkte, wenn er dieses Sche-Sche-Geräusch machte. Also gefiel es ihr. Ihr gefiel es überhaupt gut auf dem Feld. Es erinnerte sie an ihre alte Weide. Sie fand es zwar komisch, dass sie zusammen lange Löcher in den Boden rissen, aber der alte Mann wurde immer zufriedener, je mehr sie davon schafften. Also gab Ma sich Mühe und spielte gerne mit beim Löcher in den Boden reißen. Als sie abends nach Hause gingen, war der Alte sehr dankbar. Das konnte Ma daran sehen, dass er noch beruhigender sprach als sonst, ihr dabei kräftig über die Flanken und den Hals streichelte und immer wieder dieses Geräusch machte, dieses Sche-Sche. Ma war froh, dass sie ihn so sehr hatte helfen können, dass er nun so offensichtlich dankbar und zufrieden war. Zurück in ihrem Haus, wo der alte Mann ihre Wasserschale füllte, wieherte Ma ihm leise über die Schulter und meinte damit, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft oder so etwas Ähnliches. Ma verstand zwar nicht direkt, wozu sie dieselben Löcher auf dem Feld kurz später wieder zuschütteten, aber sie lernte jeden Tag dazu. Ein Jahr später lernte sie sogar, wo die Menschen die süßen, knackigen und saftigen Leckereien herbekommen. Aus den Löchern, die sie zusammen in den Boden gemacht und wieder zugeschüttet hatten. Ma war ganz sicher, dass die Leckereien nicht im Boden waren, als sie zum ersten Mal Löcher gemacht hatten. Aber etwa ein Jahr später war das ganze Feld voll damit. Sie wusste nun nicht nur, wo das leckere Zeug herkam, sie bekam jetzt auch jeden Abend eine extra Portion davon. So kam es, dass sich Ma und der alte Bauer einander gegenseitig für ihre Hilfe dankbar waren. Der alte Mann war Ma dankbar, dass er Hilfe beim Anbauen seiner Nahrungsmittel hatte, und Ma war ihm dankbar, dass sie Hilfe beim Anbauen ihrer Leckereien hatte. So wurden die beiden tatsächlich dickste Freunde, und wenn Ma manchmal die anderen Pferde auf dem Markt wieder traf, dann konnte sie sehen, wie viel Glück sie mit ihrem alten Mann hatte. Die anderen schienen nicht so erfolgreich beim gemeinsamen Anbau mit ihren Menschen zu sein, denn sie waren mager und hatten wunde Stellen von Sporen und Peitschen. Das ist das Problem, wenn man sich nicht versteht, viel überflüssiges Leid. Ma verstand sich hervorragend mit ihrem Zweibeiner und er half auch wirklich gut bei der Arbeit auf dem Feld. Sie verstand ihn zwar immer noch etwas besser, als er sie verstehen konnte, aber das machte nichts. Ma glich das einfach durch etwas genaueres Hinschauen aus. Und dann sah sie zum Beispiel, dass er sehr gerne mit ihr auf dem Feld war, und konnte sich denken, dass er sehr traurig wäre, wenn er allein arbeiten müsste. Also blieb sie immer in seiner Nähe, wenn sie auf dem Feld waren, auch wenn sie manchmal andere Pferde in der Nähe hörte und wirklich gerne einfach mal schnell hingaloppiert wäre, um zu sehen, was die anderen Pferde so machten. Obwohl sie schon wieder einmal so richtig von Pferd zu Pferd verstanden werden wollte, blieb sie bei ihrem alten Bauern. Sie konnte ihn ja nicht traurig allein lassen und sie hatte keine Möglichkeit, ihm zu erklären, dass sie ja bis zum Abend zurück sein wollte, also ließ sie es sein. Bis zu diesem einen Tag. Seit einiger Zeit war der Sohn des Alten groß genug, um bei der Arbeit zu helfen, und sie waren nun zu dritt auf dem Feld. Als Ma dann an jenem Tag Pferde hörte und sah, wie froh und zufrieden der Alte mit seinem Sohn bei der Arbeit war, konnte sie es wagen und rannte einfach los, in die Richtung, aus der sie die anderen Pferde hörte. Sie drehte sich extra noch einmal um und sah zurück, um zu bestätigen, dass sie nicht vergessen würde, zurückzukommen, und lief weiter. Sie traf in einem Tal ganz in der Nähe eine Gruppe wilder Pferde, die sich gerade vom Winter etwas ausgehungert über die ersten grünen Triebe des Jahres hermachten. Ma verstand sofort, dass die wilden Pferde über ihre Ankunft nicht begeistert waren, nicht bei so wenig Futter und so viel Hunger. Also beachtete Ma das Grünzeug nicht weiter, um den Pferden zu verstehen zu geben, dass sie nicht fressen will. Als die anderen Pferde sich sofort abregten, nachdem sie gesehen hatten, dass Ma nicht an ihrem Futter interessiert ist, war Ma überglücklich. Genau deshalb war sie doch hergekommen, um endlich mal wieder von anderen Pferden verstanden zu werden und andere Pferde zu verstehen. In der Gruppe war auch ein wunderschöner junger Hengst, der sehen konnte, wie sanft, gesund und freundlich Ma war und der deshalb unbedingt wissen wollte, wie sie das so kurz nach dem Winter schaffen konnte. Also folgte er ihr. Die ganze Nacht streiften sie durch die Wälder, und wenn Ma von einem Geräusch erschreckt wurde, war er sofort neben ihr, drückte sich an sie und sagte ihr damit: »Mach dir keine Sorgen, ich bin für dich da.« Ma erinnerte es an ihre Mutter, und sie begann, den jungen Hengst wirklich zu mögen, aber sie musste auch langsam zum Hof des Alten zurück. Also überredete sie den Hengst, sie zu begleiten. Sie ging ein Stück, drehte sich dann um und wieherte ein ganz leises »Kommst du?« Er verstand genau, sie wollte, dass er mitkommt, und weil er das Gefühl hatte, dass er sie auf gar keinen Fall wieder gehen lassen konnte, folgte er ihr, bis zu den Menschen, von denen er sich bisher immer ferngehalten hatte. Ma war sehr glücklich, nun hatte sie zwei Freunde, ein anderes Pferd, das sie verstand, und einen Zweibeiner, der sich alle Mühe gab, sie zu verstehen. Aber er verstand eben immer noch nicht alles, weil er nicht immer so genau hinsah, wie ein Pferd das tat. Am nächsten Tag drehte er sich zum Beispiel nur kurz um, als Ma wieherte. Er hatte Ma in ihrem Haus gelassen und dem neuen Hengst draußen einen Sattel aufgelegt. Ma hatte gesehen, wie der Hengst gezuckt hatte, als der Bauer den Bauchgurt festzog. Sie wollte ihn noch darauf aufmerksam machen, aber er war zu beschäftigt, und dann war es doch schon passiert. Der Druck des Sattels hatte dem Hengst so wehgetan, dass er den Sohn des Bauern abgeworfen hatte. Als der weinend am Boden lag, wieherte Ma wieder, und diesmal hieß es: »Hättet ihr doch auf mich gehört.« Aber in den folgenden Tagen passte der Bauer besser auf, und bald konnte er auch den Hengst reiten. Fast ein Jahr später bekam auch Ma ein kleines Fohlen. Als ihre Tochter noch ein weiteres Jahr später an einen Händler verkauft wurde und mitgehen musste, stand Ma stolz mit hoch erhobenem Kopf auf der Weide neben ihrem Stall und wieherte ihre Tochter ein »Ich hab dich ganz, ganz, ganz lieb« hinterher, so wie ihre Mutter es gemacht hatte. Als ihre Tochter in Richtung der untergehenden Sonne aus ihrem Sichtfeld verschwunden war, wieherte Ma noch einmal leise, diesmal nach Norden, wo ihre Mutter war, und das Wiehern bedeutete wieder das Gleiche: »Ich hab dich ganz, ganz, ganz lieb, Mama.« So wie sie sich sicher war, dass sie ihre eigene Tochter nie vergessen würde, war sie sich auch sicher, dass ihre Mutter sie nie vergessen hatte. Ich weiß nicht, wie alt Ma noch geworden ist, aber die Leute im Dorf sagten, dass sie die älteste und gesündeste Stute war, die das Dorf je gesehen hat. Und auch wenn Ma nicht darüber sprechen konnte und vielleicht gar nicht darüber nachgedacht hat, war ihr doch sicher klar, dass auch ein Pferd eben nie wissen kann, was ein Segen ist und was nicht. Nicht im Traum hätte ihre Mutter Mama sich damals vorstellen können, wie gut es Ma haben würde. Auch Ma konnte sich nicht im Traum vorstellen, welche Abenteuer ihre eigene Tochter erleben würde, nachdem sie im Westen weiterverkauft worden war. An einen Araber, der Pferde fast noch besser verstand als der alte Bauer. Mas Tochter bekam irgendwann auch ein Fohlen, einen jungen Hengst, der seine Großmutter Ma gar nicht mehr kannte, aber doch ein Teil von ihr war, so wie die Teile einer Geschichte ein Ganzes ergeben. Ihr Enkel, der junge Hengst, reiste weit mit dem Araber bis nach Spanien, wo er dann auch irgendwann eine Stute kennenlernte und mit ihr Fohlen bekam. Mas Urenkelin war geboren, und sie hatte wieder eine Tochter, Mas Ururenkelin, die mit einem spanischen Edelmann nach Amerika in die damals noch nagelneue Welt auswanderte. Dort hatte sie ihren Zweibeiner irgendwie aus den Augen verloren und mit ein paar weiteren herrenlosen Pferden wieder als Wildpferd gelebt. Ihre Tochter wurde dann wieder von dem Häuptling eines Comanchenstammes eingefangen, der Pferde zwar nicht sofort verstand, aber sehr wohl bereit war, genau hinzusehen und zu lernen. Es war wieder einmal der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Mars Ur-Ur-Urenkel galoppierten durch ein Land, das später Mexiko heißen sollte, und breiteten sich immer weiter aus, nach Texas im Norden bis nach Panama im Süden. So ging es immer weiter. Auch wenn Ma heute nicht mehr lebt, ist durch ihre Kinder, Enkelkinder und Urenkel ihre Geschichte noch immer nicht zu Ende. Eine Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelin wurde ein Zirkuspferd in Südamerika.